als bewusst, halbwegs bewusste Klasse. Sie ist noch nicht die Klasse des Bewusstseins, sie ist sozusagen die Klasse des falschen Bewusstseins von der Geschichte. Aber gerade Hegels Geschichtsphilosophie zeigt ja, dass ja der Ideologe, auch ein Philosoph, Geschichtsphilosoph des Bürgertums, Vico natürlich auch schon, diese Vorläufer, grandios, ja, die zum ersten Mal die Geschichtlichkeit im Bewusstsein des Bürgertums als geschichtlich handelnder, machterobernder Klasse, jakobinistisch sozusagen, auf den Punkt bringen. Und damit beginnt das, darauf muss man sich ziehen. Und dass diese, der Trauer und der Verlust dieser geschichtsphilosophischen, grandiosen Rolle, ja, in den Arbeitern, die eigentlich zur Klasse des Bewusstseins werden können, der Möglichkeit nach, ja, wo geht das hin? Wie geht das verloren im Bewusstsein des Einzelnen, sich verkaufen müssen, den monadenförmigen Besitzers der wahren Arbeitskraft? Wo geht das hin? Wie kann das zur Klasse des Bewusstseins werden, zur wirklichen Klasse des Bewusstseins werden? Das ist ja seine Trauer und die ist ja vollkommen angebracht. Ne? Aber wie gesagt, ich habe noch eine Frage an ihn. Ich wollte nur mal für eine Pause vorschlagen. Ja, das kannst du dann machen. Jetzt will ich was fragen, dann kannst du eine Pause vorschlagen von mir aus. Ja, bitte, also wenn du meinst, die haben alle versagt, ja, die gesamte Linke zum Beginn des Faschismus, ja, oder in der Zeit der Faschisierung, bist du nicht der Ansicht, dass wir das heute wieder genau denselben Fehler machen? Und zwar auch wie wir hier sitzen jetzt, also du hier, und ich und er und er und er. Das ist eine andere, das war... Und Sie. Das war eine geschichtsmächtige, es war eine geschichtsmächtige Kraft des Massenarbeiters der 20er Jahre. Und ich meine, in Deutschland hätte die Revolution stattfinden müssen, hier waren alle Bedingungen übererfüllt. Ja, aber Sie haben den Faschismus unterschätzt, das kann man Ihnen vorwerfen oder nicht. Das Versagen ist ja schon... oder die Schwäche ist ja eben die Generalstreiks im Ersten Weltkrieg, dass sich zeigte, dass die Partei und auch die Partei Linke nicht in der Lage ist, überhaupt einen sinnvollen Ratschlag zu geben an die Massen. So, das heißt, im November 1918 war schon lange alles verloren. Diese verlorene proletarische Revolution, um die würde es zunächst gehen. Und das Versagen, also die Sozialdemokratie ist ja von allem Anfang reaktionär. Marx und Engels haben wunderschöne Sachen, wo sie noch geheimen Leute waren, also wo noch die Gruppen in den Städten geheim während der Sozialistengesetze, da haben die sich schon tierisch aufgeregt über diese Spießbürgerfraktion, die da durch den Gewerkschaftsbund Deutsch-Lassalianisch Stände, die wollten anerkannt werden als vierter Stand. Das war der Lassalianische Vorstellungen, und die kann man im Grunde bezogen auf die revolutionäre Fragen kann man vollständig vergessen. Das heißt, ihr Modell war eben die Staatsmacht und Lenins Problemstellung, da will ich jetzt aber gar nicht drüber reden. Das waren gesellschaftliche Kräfte. Wir sind ja nun keine gesellschaftliche Kraft, sondern wir sind Gott sei Dank das Ende einer Linken, die verenden muss. Zuerst muss diese Linke vollständig absterben. Ihre Relikte sind ja geknüpft an die alten Realsozialismen. Von daher löse ich die DKP sowieso auf, altersmäßig die PDS auch. Wagenknecht wird wahrscheinlich dann im Außenministerium als UNESCO Vertraute oder so enden. Und, ja, was glaubst du denn, wer die Revolution machen soll? Wer soll es denn jetzt machen? Die Arbeiterklasse selbst. Die Arbeiterklasse selbst und nicht die Intellektuellen. Wir haben die. Ja, aber unsere Arbeiterklasse ist zurzeit irgendwie. Siehst du da irgendeinen Ansatz? Ich meine. Ja, was hat denn das? Die Revolutionären und konterrevolutionären Phasen in der Geschichte kann man genau auseinanderhalten. Und die. Wir wären schon in der revolutionären Phase, wenn nicht der Ostblock zusammengebrochen wäre. Und wir kommen dieses Brodeln, dass 5 oder 6 Verrückte sich den Kral vornehmen, zeigt eben die Aktualität der Organisationsfrage. Und ich erlebe es anderswo auch, dass die auch wieder nach rechts gehen zu Lenin, das wäre natürlich jetzt die Diskussion. Es ist nämlich nicht so, dass der SDS falsch propagiert hat, sondern das waren eben diejenigen, die eben die leninische Konzeption und nicht mehr schafften. Und die Frage ist wiederum, wie steht es mit dem linken Flügel? Und die haben im Grunde bis heute nichts. Wir haben nichts zu sagen, sobald wir uns links neben die leninische Konzeption stellen. Ob wir wollen, das gefällt mir auch nicht. Ja? Und das ist aber unsere Aufgabe, aufzuheben. Lenin aufzuheben, Kral aufzuheben, die SI aufzuheben und trotzdem mit der MLPD und den Resten zusammen die Schlacht zu schlagen. Das ist aber ein komischer Sprung. Nein, das ist kein komischer. Das ist kein komischer. Ja, weißt, was du meinst, was richtig ist, aber du sagst es. Wir haben doch gar nicht zu entscheiden, ob die Leute was machen. Wir haben doch gar nicht zu entscheiden, ob die Leute marschieren oder nicht.